Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode. Oh, welche Episode haben wir denn? 493, die Uhr ist rund, heißt es. Ja, genau. Und Thema heute natürlich die Huawei Watch GT 2 bzw. Honor Magic Watch 2. Ja, kommt gleich noch dazu, wieso ich das so zusammensag. Ja, die ist angekommen, die habe ich jetzt einigermaßen getestet schon und werde euch gleich noch einen Eindruck dazu vermitteln. Jede Menge News gibt es natürlich auch noch. In der Community ging es auch wieder zur Sache, natürlich, wie immer. Und die App der Woche, diesmal wieder ein Spiel. Also kann man sich schon mal drauf einrichten, ja. Und ja, ich beginne einfach mal. 23. Dezember haben wir ja heute, ne? Nehme ich auch jetzt gerade die Sendung auf am Montag und ja, weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ja, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Also ich zumindest ein bisschen mehr als zum Beispiel letztes Jahr oder so. Mhm. Aber drüben steht gerade der The C64 Maxi. Der ist heute angekommen und also wenn ich ein bisschen unkonzentriert wirke, dann deswegen, weil ich so mit einer Gehirnhälfte schon drüben am Auspacken bin. Das ist echt eine Folter, ne? Tja. Nichtsdestotrotz, die Huawei Watch GT2 habe ich auch ausgepackt vor ein paar Tagen. Und ich hätte mir die ja gar nicht geholt, aber ich wollte ja die Honor Magic Watch 2 haben. Ja. Aber die lässt auf sich warten. Die ist jetzt momentan erst in Indonesien und in Großbritannien rausgekommen. Und für Europa ist sie Januar, Februar 2020 angekündigt. Super, ganz toll. Ja. Das hat mich natürlich tierisch geärgert. Aber was tun? Wenn ich mich da auf was eingeschossen habe, ne, dann will ich das auch haben. Ich finde es übrigens sehr, sehr schlimm, diese Tendenz momentan, von Honor und von Huawei auch Releases zu verschleppen. Das bringt überhaupt nichts. Ja. Das macht die Leute, die Fans, die hier auch hinter dem Ganzen stehen, hinter Huawei, hinter Honor stehen, macht die nur sauer. Und ja, also ich bin sehr ärgerlich gewesen deswegen, ja, weil nichts ist schlimmer, wenn man schon was haben möchte, ja, dafür muss man da auch ein Geld hindrücken, ja, und dann sowas, es wurde versprochen bei der Vorstellung, 12. Dezember weltweit. Und gerade zu Weihnachten muss dann so ein Versprechen eingehalten werden, sonst werde ich zumindest richtig sauer und ich denke, ich bin da nicht der Einzige. Nichtsdestotrotz habe ich nochmal den Ärger runtergeschluckt und habe mir die baugleiche Huawei Watch GT 2 geholt. Da habe ich mich auch im Vorfeld schon genau darüber informiert, dass die auch tatsächlich von den technischen Daten her baugleich sind, habe alles verglichen und in der Tat, das ist dieselbe Uhr, dasselbe Display, dieselben Komponenten, nur halt eben einigermaßen günstiger oder was das einigermaßen richtig günstiger. Ja, der kostet die größte Version 180 Euro. Und bei der GT2 sind es 229. Es hat sich aber hier zum Glück was ergeben, sodass ich die zu einem Sonderpreis bekommen konnte. 199 Euro und also nicht gebraucht oder so, sondern auch neu. Und dann ist es ja okay. Ja, die 10 Euro mehr, was soll's. Und da die eben, wie gesagt, baugleich sind, ich werde auf ganz wenige, minimale Unterschiede eben noch eingehen. Aber insgesamt gesehen ist das, ja, wie gesagt, identisch. Die wichtigen Sachen waren für mich persönlich die Benachrichtigungen, dass von den wichtigsten Apps auch eben tatsächlich die Benachrichtigungen auch ankommen. Das ist so bei diesen bei beiden Watches. Ich weiß gar nicht, das geht immer so ein bisschen unter, habe ich das Gefühl. Man liest nie irgendetwas Genaueres, so als ob man nicht transportieren will, dass das ganz normal funktioniert. Also ich habe hier also fast alle Apps, die installiert sind auf meinem Smartphone, kann ich dort sehen und kann eben die Benachrichtigung dafür freischalten. Und somit habe ich eben ganz normaler Zugriff auf diese Meldung. Ja, man kann nicht antworten, weil da ist ja auf der Uhr ist eben kein wie nennt sich das, Wear OS drauf, sondern eben tatsächlich dieses Light OS. Und da kann man eben nicht auf Nachrichten von der Uhr aus antworten. Aber ehrlich gesagt war das für mich nie irgendwie ein Thema, weil wie soll ich von der Uhr antworten? Dann kann ich höchstens ein paar Smileys schicken, das war's, okay, ne? Also ansonsten, Nachrichten sehen ist das Wichtigste. Wenn es wichtig ist, kann ich gleich ans Handy. Wenn nicht, warte ich eben ein bisschen, das ist soweit das Wichtigste. Die Fitnessfunktionen, die sind natürlich ganz klar von der Firma auch so gewollt, im Mittelpunkt von dem Geräten. Dafür steht eben eine Fülle von Sensoren zur Verfügung. Zunächst mal ist GPS eingebaut, ja, das ebenfalls Galileo-Satelliten und GLONASS unterstützt. Und das bedeutet, dass man eben hier diese Uhr zum Tracking auch nutzen kann, ohne dass das Smartphone dabei ist. Und das ist ganz wichtig. Gerade tatsächlich beim Joggen gehen und so weiter. Ja. NFC ist eingebaut, aber es ist in Europa deaktiviert. Ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, ist halt so. Bluetooth 5.1 ist dafür verantwortlich, dass die Verbindung zum Smartphone zwar permanent ist, aber trotzdem sehr wenig Strom verbraucht. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, um eben diese Benachrichtigungsfunktionen auch zuverlässig zu handeln. Ein Beschleunigungsmesser ist natürlich drin, genauso wie ein Gyroskop. Für Herzfrequenzmessen ein spezieller Heartrate-Sensor drin, ein Barometer ist drin, was ich sehr gut finde, und ein echter Kompass. Barometer finde ich aus dem Grund gut, weil der kann dann auch unabhängig vom GPS Höhen messen und natürlich auch, ja, wenn man so will, eine Wettertendenz, ja, kann man dann ebenfalls mit erkennen. Also wenn man zum Beispiel die Höhe nicht verändert und das Barometer verändert sich, dann heißt es eben, dass es da eben schlechteres oder besseres Wetter gibt. Ja. Für unterwegs ist das gar nicht mal so uninteressant. Die Kompassfunktion finde ich auch sehr, sehr gut. Zwar, ich weiß ja, man braucht es nicht bei analogen Zifferblättern, kann man auch mit dem analogen Zifferblatt anhand des Sonnenstandes dann hier die Richtung feststellen. Aber bei bewölktem Himmel ist diese Kompassfunktion doch sehr, sehr gut. Ihr merkt schon, das ist tatsächlich etwas, was vor allem draußen interessant ist, weil nicht nur wegen diesen Fitnessfunktionen, sondern weil die auch sehr gute Funktionen hat, wenn ich hier mal durchgehe. Hier diese Trainingssachen, da gibt es zum Beispiel auch Bergwandern und normales Wandern, ja, Schwimmen beispielsweise. Also man sieht hier, die haben schon drauf geachtet, dass sehr viele verschiedene Sportbetätigungen da drin sind, natürlich auch Radfahren, Joggen und so weiter und so weiter. Gut, 455 mAh Akku ist eingebaut, soll bis zu 14 Tage halten. Also ich habe das jetzt schon einige Tage in Benutzung und es ist 55%. Ich habe natürlich am Anfang besonders viel gemacht damit mit der Uhr. Ich habe das automatische das ist so eine Funktion, dieses Auto Light Up, ja, also wenn man die Hand dreht zu sich, ja, die Uhr zu sich hindreht, dann geht das Display automatisch an. Das passiert natürlich auch beim Laufen, vielleicht eventuell mal so, ja, aber das ist alles mit drin. Und der Akkuverbrauch ist wirklich okay. Ich glaube zwar nicht, dass ich mit meiner Benutzung jetzt, vor allem am Anfang, hier die 14 Tage voll kriege, aber das habe ich auch nicht erwartet. Aber so 8 bis 10 Tage werden es auf jeden Fall werden, was ja okay ist. Interner Speicher, 4 GB RAM. Warum so viel Speicher? Man kann ja keine Apps installieren. Das ist natürlich auch eine Sache. Ja? Man kann keine Apps installieren. Wie gesagt, kein Wear OS. Man kann Musik drauf machen, die man dann auch während dem Laufen nutzen kann. Man kann auch mit der Uhr direkt Headsets verbinden, beispielsweise Bluetooth-Kopfhörer, und kann somit, obwohl das Handy daheim liegt, beim Joggen vielleicht man das nicht mitnehmen will, ja, kann man ganz normal die Tracking-Funktion hat man, wie gesagt, die Ortsbestimmung über das GPS, man kann Musik hören damit, man kriegt die Anweisungen bei speziellen Trainingsprogrammen auf den Kopfhörer, was ebenfalls cool ist, aber mich natürlich stört, ja. Und somit hat das alles dann Hand und Fuß. Das heißt, die Funktionen, die hier auch vorgegeben sind, die sind auch ziemlich gut zu nutzen. Was gibt es eben? Ja, wie gesagt, eine Fülle von Trainingsprogrammen. Ja. Hier kann man dann die Trainingsaufzeichnung auch direkt in der Smartwatch anschauen. Ja. Man hat auch hier eine Übersicht über den Trainingsstatus, ja, der natürlich nur dann vorhanden ist, wenn man auch schon was gemacht hat. Man hat eine übersichtliche Herzfrequenzmessung, inklusive mit dieser Zonenbeurteilung, ja, zum Beispiel Aufwärmen, Fettverbrennung, aerob, anaerob oder extrem. Ja. Da gibt es auch Warnungen beispielsweise, wenn man über eine gewisse Herzfrequenz hinauskommt, die auch mit dem Alter zu tun hat. Dann gibt es hier auch einen Alarm, so dass man sich nicht generell überanstrengt. Ich finde, das ist eine schöne Sache. Also hier die Herzfrequenzmessung ist auch relativ genau und ist durchgehend. Also das heißt, das läuft quasi immer durch. Für mich persönlich besonders schön ist die Schlafaufzeichnung inklusive einer recht guten Beurteilung. Ja? Und weil mit dem Schlaf ist es immer so eine Sache. Ja? Schlaf ist wichtiger, als man denkt. Und hier kann einem das wirklich helfen, auch Maßnahmen zu treffen, um dann eben etwas besser zu schlafen. Dann kriegt ihr halt Übersicht über die Aktivität, wie lange man aktiv ist, wie viele Schritte man gemacht hat und so weiter. Dann kann man auch in der Your Way Health App, das ist sozusagen die Zentrale, wo alles gesteuert wird, kann man auch zum Beispiel Ziele festlegen. Ich habe jetzt zum Beispiel 10.000 Schritte am Tag. Ne? Und dann kriegt man auch, je nach Watchface, kriegt man auch angezeigt, wie viel man davon schon erledigt hat. Die Schrittzahl natürlich, ganz klar. Zu den Watchfaces komme ich auch noch. Dann haben wir hier so ein Stressmeter, ja, so eine Beurteilung vom allgemeinen Stresslevel. Auch das ist sehr interessant, wie aussagekräftig das ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ist auf jeden Fall eine nette Sache. Was ich auch cool finde, sind die Atemübungen. Die Uhr gibt einem Anweisungen, wie man atmen soll. Das kann man dann zum Beispiel für eine Minute machen oder auch für mehrere Minuten. Und das soll helfen, so ein bisschen das Sauerstoff im Blut, ja, anzuregen. Das finde ich ganz, zu sättigen, was ich auch ganz interessant finde. Übrigens ist hier tatsächlich auch bei diesen Trainingsprogrammen bei einigen ein Blutsauerstoffmesser drin. Ja. Sehr, sehr interessant durch diese Sensoren, die da verbaut sind. Und ich finde, das ist eine interessante Geschichte. Dann hat man noch solche Sachen wie eine Anrufliste. Man kann mit dieser Uhr tatsächlich telefonieren, zumindest wenn das Smartphone in der Nähe ist. Klar, das läuft natürlich über Smartphone, aber man hat hier tatsächlich ein Mikrofon und einen Lautsprecher in der Uhr eingebaut und kann somit zum Beispiel, wenn das Smartphone also jetzt klingelt, ja, kann man hier dann das Gespräch annehmen auf der Smartwatch und dann darüber reden. Auch interessant. Tja, Dann haben wir natürlich hier die Kontaktliste. Da werden übrigens nicht alle Kontakte angezeigt, sondern nur die Kontakte, die man auch ausgewählt hat, die da erscheinen sollen. Dann natürlich der Musikplayer. Der kann nicht nur Musik von der Uhr abspielen, sondern auch die Musikplayer, die meisten Musikplayer, inklusive Spotify, auf dem Smartphone steuern. Zwar sind da nur die Grundfunktionen vorhanden, wie eben vorwärts, rückwärts, ein Track, Play, Pause, ne? Und die Lautstärke, aber trotzdem ist das schon eine schöne Sache, wenn man auf dem Smartphone beispielsweise dann unterwegs Spotify gestartet hat, ja, streamt dann und möchte dort einfach nur ein Lied vorspringen oder zurückspringen oder kurz pausieren. Das kann man dann alles komfortabel an der Uhr machen, ohne dass man am Handy das rumkramen muss. Vor allem, wenn das in dem Rucksack ist. Ja, dann hier, wie gesagt, diese Barometerfunktion habe ich ja schon angesprochen. Die ist sehr interessant. Und die hilft übrigens auch beim Erkennen von Treppensteigen. Das wird nämlich separat aufgelistet. Das ist etwas, was bei den meisten Fitness-Trackern eben vermisst wird. Meiner Meinung nach, es macht einen deutlichen Unterschied, ob man jetzt 100 Treppenstufen steigt oder 100 Schritte geht. Ja, und bei den normalen Fitness-Trackern ohne Höhenmesser ist das alles das Gleiche. Ja, und so wird eben genauer gesehen, okay, man hat so und so viel Höhenmeter überwunden und so viel Schritte gemacht. Und dann kann man natürlich genau ausrechnen, wie hoch bzw. wie anstrengend das Ganze war und kann dann eben auch entsprechend die Werte richtig setzen. Ja. Sehr schön. Das gefällt mir auf jeden Fall. Und ja, Moment, jetzt muss ich mal hier mal gucken hier. So. Ja, der Kompass habe ich ja schon erwähnt, da ist auch nichts weiter zu sagen. Ein simpler Kompass. Was haben wir noch hier? Ich gehe mal Schritt für Schritt durch. Die Benachrichtigung habe ich ja schon erwähnt, wie das geht. Wettervorhersage, das habe ich auch nicht erwähnt. Auch hier gibt es, die meisten Watchfaces haben eine Wettervorhersagefunktion drin und eben auch ein Wetter, so eine Wetterübersicht direkt im Menü auch. Simpel gehalten, aber okay. Eine ganz simple Stoppuhr, Timer, da gefällt mir sehr, sehr gut, dass man verschiedene Timer schon voreingestellt hat. 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, beziehungsweise man kann auch da noch einen eigenen Timer hinzufügen und dann braucht man nur noch drauf zu tippen und der Timer beginnt. Das finde ich auch sehr schön, gerade wenn man unterwegs ist, will man da jetzt nicht rumprogrammieren oder so. Taschenlampe-Funktion, die ist tatsächlich, also wow, am besten guckt man nicht rein, wenn man diese aktiviert. Es wird richtig hell. Da wird nämlich das Display auf volle Power gestellt und komplett weiß gemacht. Und ich sag euch, wenn ihr dort im Dunkeln steht, könnt ihr damit eine ganze Tür hell machen. Ist verrückt, ja. Tja, und ansonsten sind es nur noch Einstellungen, wo man eben zum Beispiel einen Kopfhörer hier verbinden kann, ja, die Anzeige noch etwas verbessern. Man kann zum Beispiel die Helligkeit von Auto einstellen auf manuell und dort entsprechend 5 Stufen, ja. Man hat einen Ruhemodus, den man einschalten kann oder auch eine Bildschirm-Ein-Funktion, wo man dann die Uhr dazu zwingen kann, beispielsweise das Display für 5, 10 oder mehr Minuten wach zu halten. Ansonsten geht es nach 5 Sekunden weg, wenn man etwas gemacht hat an der Uhr, 15 Sekunden, aber dann geht das Display automatisch aus, natürlich klar, um Strom zu sparen. Wenn man dann nicht dieses Standby-Watch-Face eingerichtet hat, was mir ehrlich gesagt nicht so gut gefällt, ist dann auch die Uhr dunkel. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, das war's, ne? Ist nicht weltbewegend, aber durch diese Verbindung mit der Huawei Health App ist es für diese Funktion Sport zum Beispiel sehr, sehr gut. Auch die Benachrichtigungen sind interessant und sieht schön aus. Und jetzt komme ich zu einem von den wichtigen Sachen bei mir. Erstmal, das Design der Uhr gefällt mir ganz gut. Ich habe ja schon rumgemäkelt, weil das so ein Skala drauf ist, ja, auf der Lünette, wo einfach nur von, also quasi 0 bis oder you know, 24, ja, bis oder von 0 bis 24 sozusagen, ja, beschriftet ist und was vollkommen sinnlos ist, dachte ich. Aber es gibt tatsächlich ein Watchface, das diese Lünette wieder sinnvoll macht. Und das ist dieser 24-Stunden-Modus. Es gibt ein Watchface, wo ein 24-Stunden-Modus hat. Dann kann man mit einem Zeiger bereits ungefähr die Zeit abschätzen. Ja? Es gibt ja diese hippen Einzeigeruhren mittlerweile. Ja? Also man hat quasi dann zusätzlich zu der normalen Zeitanzeige analog auch eine Anzeige, die tatsächlich mit einem Zeiger von oben komplett einmal rund geht und das ist einmal 24 Stunden. Ja? Also das heißt zum Beispiel, wenn die Uhr natürlich von mir aus hier 6 steht, ja, der normal, wo normalerweise dein normaler Zeiger ist, ist das 12 Uhr. Ja? Und wenn man jetzt hier auf 9 Uhr ist, dann ist es 18 Uhr. Logischerweise, ihr merkt schon, ja, immer die Uhrzeit, wie es dann eben abends ist. Ja. Und genau deswegen macht dieser Ring halt Sinn. Ja. Watchfaces gibt es hier sehr viele, muss ich sagen. Mehr als ich gedacht habe. Man kann sich etliche einstellen auf der Uhr zum Mitnehmen, ja, die man dann auch komfortabel und einfach wechseln kann. Man muss einfach nur längere Zeit auf das Watchface, auf das Ziffernblatt drücken und dann kann man welche auswählen. Ja, und diese Custom Watchfaces, die propagiert wurden für die Honor Magic Watch 2, ist ebenfalls in der neuen Softwareversion auch vorhanden bei dieser Huawei GT2 Watch, weil nämlich, das ist ein ganz simples Ding, man kann also ein Hintergrundbild nehmen und darauf wird die digitale Uhrzeit quasi draufgestanzt sozusagen und man kann hier auch noch den Zeichensatz wählen und somit, ja, kann man dann sein eigenes Watchface in Anführungszeichen machen. Ja. Ist zwar simpel, aber ganz lustig, hat man natürlich gleich ein Pikachu-Watchface gemacht, ne? Das muss sein. Die TARDIS kommt auch noch. Nichtsdestotrotz, im Normalfall möchte ich lieber die analogen Zeiger-Watchfaces haben und da gefällt mir das Standard-Watchface so gut, ja, dass ich das auch normalerweise nutze. Es ist funktionell. Man hat die Herzfrequenz, das Datum, die Wettervorhersage und die Schrittzahl komplett drin und mit so einem schönen Neon-Look. Ich weiß, das ist nicht für jeden was, aber dieser Neon-Look erinnert mich an die recht teuren Uhren mit so Tritiumröhren drin. Ja, das ist eine interessante Geschichte. Führt jetzt ein bisschen zu weit, aber es ist die Beleuchtung für nachts. Ja, wenn es eben dunkel ist und dann kann man eben Analoguhren ja nur noch anhand von den Leuchtzeigern erkennen. Ja, und da gibt es eben diese Röhren mit Tritiumgas gefüllt. Und die sind nämlich in verschiedenen Farben, eben genau in diesen Farben, orange, grün, grün, blau sind das, so türkis, ja, in diesen Farben eben hauptsächlich zu finden und genau die werden verarbeitet, deswegen hat es einen schönen Effekt, sage ich mal, und sieht aus wie eine echte Uhr. Die Auflösung von dem Display ist wirklich, wirklich gut. Ich habe die auch direkt verglichen mit verschiedenen anderen Smartwatches, auch von bekannten großen Herstellern. Und ich war begeistert, wie hoch die Auflösung ist. Dieses Watchface sieht aus wie gedruckt. Wie gedruckt. Wahnsinn. Ja. 326 Pixel pro Inch bei der 46mm Version natürlich. Ja. Und das zählt auch für die Honor Watch. Ja. Gleiches Display drin, ja, und so weiter. Damit ist das Ganze auch, wie gesagt, identisch. Die Uhr ist eben nicht Plastik, sondern aus Stahl und Keramik. Die Rückseite ist Keramik, draußenrum ist Stahl. Ich habe mir so einen Screensaver bestellt. Das heißt, die Uhr inklusive dem Metallrahmen wird geschützt dadurch. Also das ist nicht nur einfach eine Folie, die aufs Display geklebt wird, sondern das ist ein komplett Rundumschutz mit hartem Cover für das Display und gleichzeitig auch ein Schutz über dem Metall, dass wenn man irgendwo entlang schrammt, dass auch nicht hier zum Beispiel die schwarze Farbe irgendwie abgerieben wird und dann das blanke Metall unten drunter durchkommt. Ja. Nur so kann ich die Uhr richtig draußen einsetzen. Ja, schon hätte ich viel zu viel Angst. 50 Meter wasserdicht, auch das ist okay. Ich werde es auch noch in der Praxis testen, weil da beim Cachen geht's rund. Ja, das weiß ich. Und die nächste Cache-Saison, da muss sie zeigen können, was sie auch tatsächlich kann und wie robust sie ist. Ja. Das wird auch den Winter schon losgehen, Eis und Schnee. Also das ist, bei mir ist es schon schwierig mit der Uhr. Ja. Bisher haben die einzigen Uhren, die es da einigermaßen mitgemacht haben, waren die Casio ProTrack, beziehungsweise die älteren Versionen, die Track-Uhren, ja, ohne Pro, und natürlich die G-Shocks. Die anderen waren relativ schnell hinüber, ja. Schade, rest in peace, Peppel, ja, die hat es auch nicht lang gemacht. Bei mir zwei Stück haben dran geglaubt, innerhalb kurzer Zeit. War wohl nicht Rio-testet. Ja. Ich habe aber so Acht gegeben dabei, ja, aber naja. Was soll's? Schade um die Peppel. Ich fand die Peppel immer noch gut. Allerdings, und das muss man ganz klar sagen, wer die Peppel gut findet oder gut fand und damit auch zufrieden war mit dem, was sie konnte, da muss ich sagen, der wird sicherlich auch mit der Huawei oder der Honor Watch zufrieden sein, denn im Prinzip sind das genau die Grundfunktionen plus sogar noch ein bisschen mehr, nämlich umfangreiche Fitnessprogramme und sehr genaue und gute Sensoren. Zusätzlich eben zu der grundsätzlichen Benachrichtigung, ich finde, das ist wirklich eine gute Sache. Ist es die beste Smartwatch? Nein, kein Fall. Ist es eine Smartwatch? Ja, auf jeden Fall. Ja, und ist es eine gute Smartwatch? Auch auf jeden Fall. Ja, man kriegt sicherlich Besseres, aber für das Geld, das muss man ja auch mal sagen, ist das wirklich schon sehr, sehr gut. Ich bin im Moment zufrieden, ja, ich werde natürlich meinen Testzeitraum noch ausdehnen, ja, also ich habe ja, ne, 30 Tage, aber ich denke mal, ich werde sie behalten, weil sie einfach schon von Anfang an am ersten Tag schon das erfüllt hat, was es soll, und zwar relativ unkompliziert und ohne große Probleme. Wenn man etwas kritisieren kann, dann vielleicht das, dass die Verbindung zu dem Handy eher mal abreißt. Also das ist eine Schwierigkeit. Ich weiß, das hängt mit dem Bluetooth zusammen, aber ich habe manchmal schon Abbrüche innerhalb der Wohnung. Und das ist jetzt nicht so, dass ich ein riesen Anwesen habe. Ja. das ist vielleicht ein Kritikpunkt. Ansonsten ist eigentlich alles ziemlich gut. Und absolut für den Preis sowieso, ja, von der Honor Watch, und auch für diesen reduzierten Preis für die GT2, den es momentan gibt. Bei einigen großen Online-Händlern können dann selbst gucken. 199€ momentan auch nicht schlecht. Gut, damit lass mal bewenden. Zuerst mal kommen zu was anderem, nämlich zu der Galaxy S11 Kamera, ja, Wahnsinn, genauer gesagt S11 Plus, ja, da ist einiges zu erwarten. Angeblich soll diese Kamera diese Kamera vom S11 Plus Features haben, die man noch nie vorher gesehen hat. Aha, ja gut, okay, mal sehen, was dann dabei rauskommt. Allerdings ist auch schon alles, was momentan über das S11 und speziell über die Kamera zu hören ist, deutet darauf hin, dass Samsung sich jetzt auch ernsthaft bemüht, wieder die beste Kamera der Geräte zu bekommen. Denn durch Huawei und sogar Honor wurde ja Samsung recht stark abgehängt, muss ich sagen. Ja, überraschend stark. Und da wollen die sich jetzt nicht damit zufrieden geben und haben jetzt ein richtiges, also richtiger Augenmerk auf die Kamera gelegt. Man erwartet, dass eben eine State-of-the-Art High-End-Kamera wird, die eben so ziemlich alles, was momentan auf dem Markt ist, in den Schatten stellen will. Es ist klar, offenbar, es wird gezeigt, dass es so eine Periskop-Zoom-Linse ist, ja, mit einer Weitwinkelkamera, einer Hauptkamera und eben dieser Periscope-Zoom-Lens. Wenn sich das bewahrheiten würde, eine Periscope-Zoom-Lens, dann wäre das schon mal eine interessante Geschichte, definitiv. Außerdem natürlich auch, klar, ein Blitzlicht und eine Time-of-Flight-Kamera, die eben auch die Entfernung bestimmen kann und somit eben dann Portrait-Shots ermöglicht, was zum Beispiel auch beim Honor View 20 und allen anderen Huawei-Geräten beispielsweise drin ist. Also die TOF-Kamera ist sicherlich ziemlich nützlich. Und wir werden sehen, wie das weitergeht. Die besondere Technik, die Samsung nutzt, zielt ab, dass eben auch bei geringer Lichtstärke gute Fotos gemacht werden können. Dazu werden zum ersten Mal 9 Pixel zusammengefasst in ein Pixel sozusagen. Ja. Und damit kann man dann eben 12 Megapixel Fotos machen, ja, mit einer starken Lichtausbeute. Eben mehrfach so hell, wie wenn man jetzt eine einfache 12 Megapixel Kamera nehmen würde. Bisher war das nur 4 Pixel in ein Pixel zusammengefasst. Jetzt sind es 9 Pixel. Also da hat Samsung dran gearbeitet. Trotzdem hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht, dass es mehr als 12 Megapixel sind, denn mittlerweile, wenn man 48 Megapixel Kameras gewohnt sind und dann auch beim Hereinzoomen vom am PC beispielsweise dann hier noch deutliche Details erkennen kann, da ist es, das ist dann schon hart, wenn man dann wieder auf 12 Megapixel zurückgeht, muss ich schon sagen. Dennoch wird es für gute Fotos sorgen, ja, wenn die auch im schwachen Licht sehr gut funktioniert. Bin mal gespannt. Aber da werden wir noch einiges hören über diese Geschichte. Ja. Naja. Warum dieser 144-Megapixel-Sensor noch nicht verwendet wird für das S11, weiß ich nicht. Kann eigentlich nur Zeitprobleme sein. Samsung arbeitet nämlich an einem 144-Megapixel-Sensor. Mal sehen, vielleicht wird es ja doch noch was. Aber das würde ja auch dem widersprechen von dieser 9-1-Pixel. Ja? Oder man müsste mal rechnen. Ja, wie das dann wäre, wenn man das mal kurz überfliegt, ja, kommt eigentlich hin. Also vielleicht ist das dieser Chip, ja, und die vermarkten den einzeln als 144 Megapixel Chip, aber dieser Chip eben im S11 dann eben auf 12 Megapixel reduziert, dafür eben bessere Lichtausbeute. Wer weiß. Ja, wir werden sehen. SwiftKey hat jetzt 500 Millionen Installationen erreicht. Wahnsinn! Und das kommt hauptsächlich daher, weil Firmen wie Huawei diese als Standard-Tastatur auf ihren Smartphones nutzen. Huawei sind nicht die einzigen. Also Microsoft hat sicherlich gut daran getan, mit den Herstellern von Smartphones zusammenzuarbeiten, um die Tastatur als Standard auf das Gerät zu bringen. Ja, ja, Microsoft hat ja SwiftKey schon vor einiger Zeit übernommen und hat dann eben mit diesem Geschäftsmodell offenbar ganz gute Fortschritte gemacht. Naja, wer es will, kann es natürlich nutzen. Ja, klar. Gboard ist jedenfalls momentan auch nicht sehr viel besser. Ja? Also nicht viel besser jedenfalls. Allerdings gibt es ein paar Probleme. Beim letzten Update war mal wieder was passiert. Also das ist wirklich schon, es ist ein Drama momentan bei Google. Die Updates, früher konnte man sich wirklich freuen, wenn Google Updates gemacht hat. Jetzt kann das auch immer öfter in einer Katastrophe enden. Gboard, ein Bug in der neuesten Version, hat dazu geführt, dass sich einige User ausgesperrt haben aus dem Smartphone. Unfassbar. Google hat auch das Problem jetzt erkannt und dass ein Fix auch schon ausgeliefert wird. Das war am 17. Dezember. Möglicherweise ist der schon draußen. Ich weiß es nicht, weil ich die Gboard nicht mehr installiert habe. Aber das ist eine Geschichte. Dann konnte es einfach nicht mehr sich quasi anmelden. Die PIN-Eingabe hat nicht mehr funktioniert. Und das ist natürlich richtig heftig. Wahnsinn. Also Google hat da wirklich Probleme momentan. Von daher ist es nicht ganz so. Ich meine, das ist das Wichtigste im Smartphone, die Tastatur. Wenn die durch ein Update kaputt gemacht wird, es ist nicht sehr gut. Huawei P40 und P40 Pro werden in Paris im März vorgestellt. Also ist ja noch ein bisschen hin, ja, aber ich sag's schon mal. Und ohne Google an Bord. Das hat bereits jetzt der Chef von der Huawei Consumer Division, Richard Yu, gesagt, dass eben diese Geräte P40, P40 Pro ohne Google Apps auskommen. Das war ja auch zu erwarten. Also ich habe da jetzt nicht mehr groß daran gezweifelt, dass das passieren wird. Das sind Geräte, die mit dem Kirin 990 5G-Chipsatz rauskommen werden. Der, wie ich auch schon gesagt habe, wie ich auch schon erwartet habe, der Kirin 1020 wird erst beim Mate 40 vorgestellt werden. So wie es immer ist. Das Mate ist eigentlich das Neueste und die P-Reihe ist dann die, sage ich mal, gefestigte, bewährte Version von dem jeweiligen Mate. In dem Fall jetzt das Mate 30. Nun denn, jetzt gehe ich schon mal noch ein Stückchen weiter und da haben wir hier eine Secure Messaging App Signal, die ein Update bekommen hat mit lustigen Stickers, die verschlüsselt sind. Ja, genau, der Mensch von Welt, ja, verschlüsselt natürlich auch seine Stickers und die Katzen-Emojis und alles, ne? Ist ja eine Katastrophe, wenn die nicht verschlüsselt werden. Ja gut, hinsichtlich, dass einige Leute tatsächlich nur noch über Emojis kommunizieren, ist es vielleicht auch sinnvoll, sonst kann man ja da eben die gesamte Konversation sehen, ne? Tja. Der Nachtmodus ist momentan in den Fokus geraten. Wie ihr vielleicht ja schon wisst, die meisten Smartphones haben jetzt einen Nachtmodus und die machen das, die filtern das Blaulicht raus. Was dann eben zurückbleibt, ist so ein warm-weißes Bild. Ja. Und jetzt melden sich Wissenschaftler und sagen, ja, das ist zwar schön gut, dass das Blaulicht weggefiltert wird, das ist auch okay so. Das Blaulicht ist definitiv nicht optimal für den Schlaf, ja, und auch nicht für die Augen auf Dauer. Nur dieses Warmweiß hält den Körper genauso wach. Und das ist nämlich ein großes Problem. Diese warmweiße, dieses warmweiße Licht hat eben noch genug Signale für die Rezeptoren im menschlichen Auge vorhanden drin, um eben dem Körper zu signalisieren, hier, ne, es ist hier, die Sonne scheint noch, ja, es ist zwar, die Sonne ist zwar am Untergehen, aber hier, ne, es ist noch Sonne, ne? Du bist noch, du musst noch wach bleiben. Und das ist genau das Problem. Er spricht ja schon von der Körperuhr, ja, und genau das, genau diese Frequenz des Lichts wird eben da auch genommen. Mich hat es immer gewundert, dass das nicht klarer gesagt wurde. Es ist allgemein seit Jahrzehnten bekannt, dass Rotlicht die einzige Form von Licht ist, die eben die Rezeptoren im Auge nicht oder so gut wie nicht beeinflusst und entsprechend dann auch keine weiteren Signale ans Gehirn senden kann, hinsichtlich dessen, dass es jetzt hell ist. Weil wenn Rotlicht, reines Rotlicht kommt, dann ist es für den Körper dunkel. Ja, aber man sieht trotzdem noch was. Das ist ein Fakt, den Astronomen beispielsweise für Beobachtungen schon seit vielen Jahrzehnten benutzen. Ja. Ich war ja schon aktiv in einer Sternwarte und dort wäre es eine Katastrophe gewesen, wenn dort bei uns einer ein normales Licht angemacht hätte oder Grünlicht, ist ganz egal, ja. Nur Rotlicht war erlaubt, denn jedes andere Licht hat dazu geführt, dass sich die Pupillen sofort zusammenziehen und dann braucht man halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, bis sich die Augen wieder an die Dunkelheit gewöhnt haben. Aber wenn man Rotlicht anschaltet, dann reagieren die Augen nicht darauf und man kann quasi ohne Verzögerung weiter beobachten, obwohl man eben nochmal was gelesen hat oder so, ja. Geht. Und das ist auch der Grund, warum in Dunkelkammern beispielsweise nur Rotlicht ist. Eigentlich sollte das allgemein bekannt sein bei solchen Leuten, die sich damit beschäftigen, aber okay, manchmal dauert es eben länger, bis etwas klar wird. Also es ist auch so, leider, die voreingestellten Filter, die kann man nicht beeinflussen. Also hier, ich habe ja auch diesen Nachtmodus, ja, der dann das Bild eben so gelblich einfärbt. Ne? Aber ich würde mir da wirklich wünschen, dass man es auch einfach rot einfärben kann. Ja? Rötlich. Also das heißt, die restlichen Farben so weit wie möglich runterschrauben, hauptsächlich im Rotbereich sehen kann und dann wäre das viel, viel besser für die Augen. So ist es. Also, man lernt immer wieder dazu. Auch die, die eben so drauf gedrängt haben mit dem Nachtmodus, was soll's. Ne? So, ganz kurz, das Realme X50 5G wird noch eine Zeit lang dauern und es wird wohl auch im Midrange-Bereich angesiedelt sein. Ja, weil das wird wohl mit einem Snapdragon 765G rauskommen. Aber es hat eine Besonderheit. Simultanes 5G und Wi-Fi. Das bedeutet, dass beide Datenstränge gleichzeitig genutzt werden können, weshalb es auch bei Verzögerungen von dem einen oder anderen ohne weiteres geswitcht wird und damit eben maximale Performance gesichert ist. Das finde ich ganz interessant, sofern man natürlich berücksichtigt, dass man dann auch entsprechendes Datenfreiraumkontingent braucht, weil man dann eben nicht mehr, sobald diese Funktion aktiviert ist, sobald man dann eben nicht mehr sehen kann, werden die Daten jetzt tatsächlich übers Wi-Fi übertragen oder überträgt der gerade einen Teil oder die ganzen Daten übers 5G-Netzwerk. Ja. Das ist immer der Fluch des Ganzen, ja. Aber zumindest kann man das auch abschalten. So ist der Stand momentan. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ansonsten denke ich, ist das für gerade, wenn man irgendwo ist, wo die WLAN-Verbindung gerade in irgendeiner Ecke in der Wohnung, wo die WLAN-Verbindung nicht perfekt ist, ja, und wenn das manchmal switcht auf LTE beispielsweise, und das dauert dann immer ein paar Sekunden. Ja. Und hier hat man dann eben beides gleichzeitig aktiviert, was dann eben ziemlich schnell ist. Das Redmi 9, Xiaomi Redmi 9, da gab es jetzt einen Hinweis von einer vertrauenswürdigen Quelle, dass dieses Gerät mit einem MediaTek Helio G70 ausgeliefert wird, der zuerst noch vorgestellt werden muss von MediaTek, released werden muss, also der ist noch nicht draußen, es sieht wohl ganz danach aus, dass hier in dem Redmi 9, dieser Prozessor zuerst zum Einsatz kommt. Das soll im ersten Quartal 2020 in China erscheinen. Mit Fragezeichen, wann das bei uns denn kommt. Google Stadia hat ein Update bekommen, jawohl, beziehungsweise eigentlich nicht die Updates, sondern, nicht Google Stadia, sondern die Chromecast Ultras. Die können nämlich jetzt endlich, wie versprochen, ja, mit Stadia betrieben werden. Damit funktionieren diese Controller jetzt auch mit dem Chromecast Ultra, den ihr vorher gekauft habt. Bis jetzt ging nur die Version, die mit den Stadia-Controllern in diesem Founders Pack ausgeliefert wurden. Ja, alle anderen Chromecast Ultras hatten nicht die Möglichkeit, darüber zu zocken. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, ab wann ist es möglich, auch ohne den Controller zu zocken? Ja, ich meine, man könnte ja auch über das Smartphone, so wie es versprochen wurde, zocken, ne, und so weiter. Ja, ja, also ich meine ja nur. Aber immerhin ist es schon wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und ja, zumindest mal dieses Update funktioniert offenbar. Es gibt jedenfalls keine Beschwerden darüber. Und das ist ja mal gut. Jedes funktionierende Update ist ein gutes Update. Radical Galaxy Fold 2 Redesign, ja, schön. Ihr kennt das Motorola, dieses Club Razer, ja, wo ich ja auch überrascht war, dass das jetzt tatsächlich ein durchgehender Screen ist, das geklappt werden kann. Das Galaxy Fold war ja, naja, mehr oder minder ein Reinfall, ja, klar, wegen der Haltbarkeit, ja. Jetzt kommt das Fold 2 und das soll so zusammengeklappt werden wie das Razer, ja, also quasi vertikal, was ich auch ehrlich gesagt ganz gut finde. Gut, man hat dann eben kein Tablet-Größe mehr, sondern eben nur noch so normale Smartphone-Größe, aber wenn es zusammengeklappt ist, ja, ist das Display eigentlich dann relativ gut gesichert und man kann es leichter einstecken. Ist gar nicht so schlecht, ja, ist eigentlich das, was viele Leute wollen, ein kleineres Gerät, aber trotzdem viel damit machen, also warum nicht, ne? Ich bin immer noch skeptisch bei diesen Fold-Geräten, vor allem bei diesen Fold-Geräten von Samsung, eigentlich aber allen anderen auch, denn ihr müsst mal so sehen, also ich schaue am Tag ein paar hundert Mal mindestens, ja, aufs Handy, ja. Da muss ich sagen, ich glaube nicht, dass das lange hält. Also wenn man das Handy ein paar hundert Mal aufklappt und wieder zumacht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding 2 Jahre durchhält. Ja, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Die ersten Ergebnisse, was wir ja gesehen haben beim Galaxy Fold, bei dem großen, die waren ja katastrophal, also von daher sehe ich da kaum eine Chance dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. EMUI 10 mit, halt, nein, doch, EMUI 10, ja genau. Ich komme immer durcheinander, weil EMUI 10 ist ja basierend auf Android 10, aber bei Honor heißt es ja Magic UI 3.0. Ne? Ich meine, man kann auch die Verwirrung komplett machen. Ne? Die haben jetzt 10 Millionen Geräte mit der neuen Android 10 basierenden Version der EMUI und Magic UI 3.0 versehen. Und das ist für diesen Zeitraum gar nicht so schlecht. Ja, also da muss ich sagen, sind die Huawei-Benutzer doch update-freudiger als manch andere. Zum Beispiel, wenn ich da nur an Samsung denke, ich glaube, die wären froh, wenn sie in so kurzem Zeitraum bereits 10 Millionen Leute dazu gebracht hätten, abzudaten. Ja? Von den Pixel-Usern brauchen wir gar nicht erst zu sprechen, das ist ja unglaublich. Ich weiß auch nicht, wieso. Also da sind die Zahlen doch eher so bei 1-2% in diesem Zeitraum. Zumindest war das beim Pixel 3 so. Beim Pixel 4 habe ich leider keine Infos darüber, wie es da gelaufen ist. Also schon heftig. Und das war noch gute Updates. Das war noch zu Zeiten, wo man gesagt hat, genial, geil, ein neues Update von Google, installier sofort, ne? Und ich meine, jetzt sind wir in einer Zeit, wo es heißt, oh nein, nicht schon wieder ein Update von Google. Oh nein, hoffentlich geht mein Handy noch. Tja, ein Satz zu dem Hype gegenüber Ring-Kameras, ja, muss ich mal hier sagen. Und zwar, es heißt, es häufen sich die Angriffe und die Meldungen häufen sich auch in der Presse, ja. Ganz groß wird es aufgebaut, Ringkameras, ja, werden gehackt. Wahnsinn, ja. Und jetzt werden auch noch tausende Passwörter von Ringkameras im Netz verbreitet. Leute, wisst ihr, woher das kommt? Das kommt daher, weil die Leute das Passwort für die Ringkamera, für so ziemlich das sensibelste Ding, was man sich vorstellen kann, das gleiche Passwort nehmen wie für XYZ billig, was weiß ich, schlag mich nicht tot Webseite. Ja, Leute, die nehmen für alle das ganz dasselbe Passwort. Wenn irgendeine Furzseite gehackt wird, dann haben die durch den Usernamen Möglichkeiten, das auszuprobieren, und ja, dann braucht man sich doch nicht zu wundern. Ne? Kein Plan irgendwie. Wie oft muss noch gesagt werden, Leute, nehmt lange, komplizierte Passwörter. Ein ganz einfaches Ding ist, wenn ihr euch selbst das Passwort merken könnt, ist es nicht gut genug. So ist es. Ihr müsst ein Passwort nehmen, dass ihr irgendwo in Passwortmanager ablegen müsst oder sonst was und diese Datei natürlich entsprechend sichern, ja, oder von mir aus, nehmt es offline in euer Notizbuch, ja. Aber wenn ihr euch das merken könnt, ist es nicht gut genug, um Hacker abzuschrecken. Ganz einfach. Ja? Es sei denn, ihr seid Lieutenant Commander Data, dann ist es okay. Ja? Also, manchmal denke ich wirklich, erstmal die Leute, man könnte sagen, die sind selbst schuld. Aber nee, die sind nicht schuld, weil die lesen das, ja, diese Artikel und denken dann, oh, verdammt, Ring ist unsicher, Ring ist gehackt worden, das ist ja Wahnsinn, oh mein Gott. Ja, die Presse oder die Medien, die Fachpresse auch, die klärt die Menschen nicht auf, warum das passiert ist und dass sie ganz einfach was dagegen machen können, vernünftige Passwörter nehmen. Ja, es gibt auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, ja, die zusätzlich zu einem extrem sicheren Passwort, ja, nochmal als zusätzliche Sicherheit dient. Und dann kann man sich eigentlich erstmal entspannt zurücklegen. Dann kann nämlich nicht jedes Script-Kiddy euch einfach so im Vorbeifahren hacken. Ja? Aber wenn ihr irgendwie ein Passwort nehmt, das schon auf einer anderen Seite geleakt wurde, gehackt wurde, da gibt es Datenbanken, da steht ihr drin. Es tut mir ja furchtbar leid, ihr steht in der Datenbank drin. Und wenn ihr dann immer das gleiche Passwort habt, ja, dann seid ihr sofort gehackt. Ganz einfach ist das. Und da kann man auch Zugriff nehmen. Da muss nicht einer draußen vom Haus stehen, sondern von überall her auf der Welt geht das. Ja? Der hat Zugriff auf euren Account, der kann dann eure gespeicherten Videos sehen, der kann alles Mögliche sehen. Ich sag's immer wieder den Leuten, ja, macht eure Passwörter sicher, dann könnt ihr euch auch sicher fühlen. Aber ihr macht nicht ein 1-Euro-Schloss an eure Haustür rein, wenn ihr hinter der Haustür teure Sachen stehen habt. Ja? Das geht nicht. Dann braucht ihr eben ein besseres Schloss. Und das Schloss ist momentan eben sind die Passwörter. Ja? Es tut mir ja leid. Aber so ist es. Naja, gut, weiter. Das Sony Xperia Flaggschiff-Smartphone, das da 2020 jetzt rauskommen soll, ja, der soll ein Punch-Hole-Kamera haben. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich meine, ich hätte es schon mal irgendwie gesagt. Aber das ist eine, ich finde, eine gute Entscheidung. Eine kleine Punch-Hole-Kamera statt Notch fällt gar nicht so stark auf. Gut, die Position, wenn man hier diesen Sachen trauen darf, offenbar ist das eine Einreichung, von daher wird es wohl stimmen. Ist das Punch-Hole in der Mitte, da finde ich es eigentlich relativ unglücklich angesiedelt, aber naja, okay, was soll's. Ne? Es ist zumindest klein, es verschwindet oben in der Statusleiste sozusagen und von daher okay. Ja, ansonsten sage ich da jetzt mal noch nichts dazu. Es wird sicherlich noch mehr Infos geben über das Smartphone, aber alles zu seiner Zeit. Apple, Google, Amazon und andere machen gerade eine Allianz im Bereich Smart Home Standard. Smart Home Standard, schwieriges Wort. Auch Firmen wie IKEA beispielsweise, Signify, also Philips, ist dabei, Samsung, Schneider Electric, gibt es nur, NPX Semiconductors und so weiter, die alle arbeiten an einem gemeinsamen Standard für die Smart Home Steuerung, und das tut auch meiner Meinung nach wirklich Not, denn momentan muss man wirklich bei allem, was man kauft, darauf achten, was für ein System wird unterstützt, wird Amazon unterstützt, wird Google unterstützt oder vielleicht keines von beiden, wird ein eigenes System gemacht, ist es Zigbee kompatibel und so weiter und so weiter, also alles führt dann entsprechend zu Frust, und wer weiß, was das für ein Chaos jetzt wieder an Weihnachten geben wird, ja, wenn die Leute falsche Sachen geschenkt bekommen und es nicht nutzen können für ihr Assistant, ja, so ist das nun mal, und jetzt schließen sich eben hier welche zusammen und wollen einen gemeinsamen Smart Home Standard machen, und zwar für Sensoren, für Smart Door Locks, ja, Sicherheitssysteme, Stecker, also so Steckdosen gesteuerte, ja, sogar Rollläden und Heizer, alles soll gesteuert werden, und zwar kreuz und quer mit jedem Gerät dieser Hersteller auf jedem Gerät des, eines anderen Herstellers, die eben hier in diesem Zusammenschluss dann sind. Finde ich ganz cool. Apple, wie gesagt, ist auch mit dabei. Also, das ist eigentlich eine ziemlich gute Nachricht. Die beste Nachricht im Smart-Home-Bereich seit langem. Statt sich gegenseitig Konkurrenz zu machen, meine Sachen funktionieren nur auf meinem Assistant. Jetzt vielleicht endlich die Vernunft, dass man sagt, okay, alle unsere Sachen funktionieren auf alle unseren Geräten, und davon profitiert dann eben jeder. Samsung beginnt mit der Massenproduktion von Micro-LEDs, und damit wird in den nächsten Jahren auch neue Displays möglich. Zuerst werden wohl Bildschirme im TV-Bereich hier gebaut werden, aber es dürfte nicht lang dauern, bis diese Technik auch bei Smartphones Einzug hält. Denn die verspricht ja einiges, nämlich das, was AMOLED bringt, ja, nur ohne die Nachteile. Ja, also es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Normale LCD-Bildschirme brauchen ja eine Hintergrundbeleuchtung, damit man sie sieht. OLED-Bildschirme brauchen keine Hintergrundbeleuchtung, die leuchten selbstständig. Allerdings sind OLEDs halt, ja, haben Farbprobleme, ja, und auch oftmals auch Kontrastprobleme. Damit meine ich nicht, dass die schwach auf der Brust sind, sondern es ist einfach so, dass die, bei, wenn sie angestrahlt werden, von der Sonne beispielsweise, eben ganz anders aussehen, wie wenn die im Dunkeln angeschaltet werden. Im Dunkeln wird man fast blind vor Farben, und in der Sonne sieht man fast nichts mehr von den Farben. Das ist ein großes Problem, meiner Meinung nach. Und hier kommt die Micro-LED zum Einsatz. Die Micro-LED sind tatsächlich, jeder Pixel ist eine LED. Ja, ja, genau. Das ist ja genau das Lustige, was vielleicht die Leute nicht realisiert haben vorher. Die LCDs sind, LCD-Displays sind keine einzelnen LEDs. Ja, sondern LEDs werden dann nur benutzt, um die Hintergrundbeleuchtung zu realisieren. Hier strahlen quasi die Punkte selbst das Licht aus, so wie es bei OLED ist, aber eben ohne die Nachteile von diesen OLED-Bildschirmen. Und das könnte langfristig gesehen Samsung einen riesen Vorteil verschaffen. Die Micro-LEDs dürften sehr heiß gehandelt werden in den nächsten Jahren. Denn das könnte wirklich die Display-Generation, die neue Display-Generation wieder revolutionieren, so wie eben auch, sogar noch größer, wie eben der Sprung von LCD auf OLED, gibt es jetzt dann wieder eine riesen Verbesserung, wenn man von OLED auf Micro-LEDs springt. Das ist eine interessante Geschichte, und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und wie viele Firmen dann auch wieder diese Sachen lizenzieren werden von Samsung. Also Samsung macht da alles richtig. Das wird das Display-Geschäft für Jahrzehnte sichern. Tja, ich komme dann noch zu etwas, und zwar Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp. Ihr wisst das vielleicht, das sind alles von einem derselben Firma, Instagram auch, ne? Und schon bedenklich, was die für eine Marktmacht zusammen haben. Also im Prinzip kann man sagen, alles gehört Facebook. Ja, alles gehört Facebook. Zumindest was die Downloads betrifft. Von, also die alle Downloads, ja, von 2010 bis 2019, ja, ist Facebook Platz 1, Facebook Messenger Platz 2, WhatsApp Messenger Platz 3 und Instagram Platz 4. So. Und erst auf Platz 5 kommt eine Firma, die nichts mit Facebook zu tun hat. Snapchat. Ja, TikTok kommt auf Platz 7, ja, und auf Platz 10, der letzte Platz in der Top 10, ist Twitter. Interessant hier, YouTube ist nur auf Platz 9. Ja, die YouTube-App ist nur auf Platz 9. Wow, das sieht man mal, die Unterschiede, ja. Man denkt, YouTube hat das ganze Internet in der Hand, der irrt. Facebook hat mit weitem Abstand das komplette Internet in der Hand. So sieht's aus. Deswegen am besten nicht nutzen Facebook. Ganz einfach. Weil Facebook ist nicht das Internet. So. Hoffen wir, das bleibt noch so. Allerdings, bei den Zeiten, die der Konsument in diesen Apps verbracht haben, dort ist Facebook noch nicht mal aufgetaucht. Ja, so ist es, ja. Also Facebook mag zwar die am meisten downloadeste App sein, heruntergeladenste App sein, die es gibt, mit Abstand, aber mit überhaupt nicht in der Top 10 von den meistgenutzten Apps. Wahrscheinlich deswegen, weil die Leute laden sich die App rüber, sehen, wie grottenschlecht die ist und löschen die wieder. Naja, Platz 1 ist da jedenfalls Netflix. Ja, ganz klar, Netflix Video-Streaming-Service, wundert mich nicht, dass das weit vorne ist. Tinder auf Platz 2. Ich weiß nicht, das, ich könnte jetzt da wieder gesellschaftskritisch werden und sagen, ja, da sieht man, wie tief die Gesellschaft gefallen ist, wenn Tinder Platz 2 ist. Ja, also, nein, ich will die Sendung jugendfrei haben, deswegen sage ich jetzt nichts mehr dazu. Aber naja, egal. Pandora Musik ist auf Platz 3. Ja, auch das ist natürlich ein Musikstreaming-Service, genauso wie Tencent Video auf Platz 4. Ja. Tencent Video in China halt ein Riesending, klar. Aber was mich wirklich verwundert hat, was ich super genial finde, das freut mich ganz toll, und zwar, die Leute haben auf Platz 5, die meiste Zeit Platz 5, in der Line-App verbracht. Also die Zeit, die verbracht wurde, die erste Chat-App, tatsächlich Line, Nummer 1 in der verbrachten Zeit. Wahnsinn, cool. Irre, ja. Danach kommt übrigens erst ein weiterer Videoservice, Baidu, Spotify, YouTube auf Platz 8, HBO Now auf Platz 9 und Platz 10 ein weiterer Videostream-Dienst aus China. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Die Leute verbringen mehr Zeit in Line als in YouTube oder in Spotify. Es ist doch Wahnsinn. Irre. Also es hat mich wirklich gefreut. Super. Weil wir schon von Facebook reden, da kommen wir dann auch gleich, gehen wir gleich über in die Community. Ich habe wieder mal zu wenig Zeit. Facebook arbeitet an einem eigenen OS. Auch das kam hier an. Deswegen, wie gesagt, fließen gehe ich jetzt mal über in die Community auch. Der Chris hat es auch gepostet. Facebook plant eben jetzt sein eigenes OS. Ja, was soll ich dazu sagen? Ein Wort, niemals, okay? Niemals. das wäre vom Regen in die Traufe kommen. Ne? Da muss man Angst haben, dass Google, weil sie eben eine amerikanische Firma ist, ja, auf Gedeih und Verderb der Laune der US-Regierung ausgeliefert ist. Man sieht es ja auch schon. Und deswegen ist Google auch kein verlässlicher Partner mehr, wenn das von der USA genutzt werden kann und andere Länder damit zu erpressen, ja, Und dann Facebook. Ja, Facebook ist auch nur eine amerikanische Firma. Noch dazu eine mit sehr zweifelhaften Intentionen. Also egal, ob man jetzt sagt, na, ist doch egal, ob es USA ist oder nicht, wenn die USA halt sagt, ja, was ist ich, morgen ist Samsung schlecht, ja, und wir boykottieren hier Samsung. Samsung darf nicht mehr Geschäftsbeziehungen haben zu amerikanischen Firmen. Ja, dann sagen die, ist mir doch egal, dann hole ich mir irgendein anderes Smartphone. Ja, pff, egal, ja. selbst dann muss man sagen, ja, aber Facebook OS, ja, ich weiß nicht, also lieber nicht, ne? Also wäre schon ziemlich bedenklich. Facebook ist ja auch jetzt wieder aufgefallen mit, dass sie auch weiterhin zum Beispiel auch bei ausgeschalteten GPS die User tracken, ja, was allerdings auch wieder ein bisschen aufgebauscht wurde, also das ist nicht das sehr beunruhigendste. Aber ich will nur sagen, also Facebook fällt wöchentlich negativ auf. Und ich weiß nicht, ob eine OS von so einer Firma nicht schlecht ist. Ja, also wer Angst hat vor Google, der braucht damit natürlich überhaupt gar nicht erst zu kommen. Ne? Ganz klar, aber ansonsten auch. Also ich würd Facebook nichts anvertrauen. Nicht mal meine Katzenbilder. Deswegen bin ich nicht bei Facebook. Nicht mehr. Ja. Ja, genau. Gut. Dann hat der... Moment. Er hat genau der Mario hat noch geschrieben. Moment. Nein, Entschuldigung, der Andreas hat geschrieben zum Thema Blogger. Sorry, ich habe das Feedback von Rio eben gehört. Kommt mit Apple Podcast noch immer nur schlecht als recht zurecht. Ja, genau. Wichtiger war, dass er dann unten geschrieben hat, oh je, schon so spät, sorry Leute. Ja, dann habe ich mal ein bisschen darauf hinweisen, dass es hier eine Möglichkeit gibt, dass man die Benachrichtigung in der Community auch stumm schalten kann. Das heißt, ihr kriegt alle Benachrichtigungen, ja, aber es gibt keinen Ton mehr und keine Anzeige mehr, aber wenn ihr in die App geht, in Line-Chat geht, dann seht ihr ganz normal die Nachrichten und wie viele neue Nachrichten da drin sind und so weiter. Ja, sonst würde ich das auch hier gar nicht aushalten, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich kommen hier auch recht viele Nachrichten rüber und deswegen lege ich es euch ans Herz, ne? Den Netcast-Channel, die Netcast-Gruppe stumm zu schalten. Euch entgeht nichts, wenn ihr Line öffnet und reinguckt. Ja, seht ihr ganz normal die Sachen. Okay, natürlich habe ich auch gepostet, als die die Huawei Watch ankam. Ja, ganz klar. Der Chris hat noch was über das Pinephone gepostet. Die Braveheart Limited Edition, das Linux-Smartphone. Ja, das ist eine Sache, ich finde es immer cool, wenn solche freien Projekte starten. Aber wie so oft, es ist ja auch wirklich sehr, sehr günstig, das muss man auch sagen, für 150 Euro. Ja. Nur das Problem ist immer bei diesen freien Projekten, dass die oftmals eben technisch doch weit abgeschlagen sind. Wenn man dann so sieht, Auflösung 720p Auflösung, ne, noch nicht mal Full HD und 16 GB Speicher, nein, das ist nicht der Hauptspeicher, sondern das ist der Storage. Ja, der Hauptspeicher gibt 2 GB. Dann sind wir leider in einem Bereich, der höchstens noch als Retro bezeichnet werden kann. Ja. Sorry, das ist halt leider ein Problem. Ja. Finde ich als schade. Klar, es gibt natürlich sehr viele Widrigkeiten, und es ist Community-Projekt und alles, aber ich wüsste gar nicht, was ich noch damit anfangen soll, ganz ehrlich. Ja, der Chris hat auch noch gefragt, gibt es außer Google Lens noch eine empfehlenswerte App mit OCR-Erkennung, gerade wenn es um Handschriften geht? Also um Handschriften, da bin ich komplett ratlos. Ja. OCR-Erkennung für zum Beispiel Übersetzungen. Da ist das, was bei Honor Huawei eingebaut ist, wie nennt sich das nochmal? Hisense nennt sich das. Richtig gut, ja. Aber da muss ich auch sagen, so richtig mit Texterkennung zum Kopieren dann in andere Programme oder so, muss ich ehrlich gesagt passen, ja. Also das scheint wirklich noch eine Lücke zu sein. Vermutlich auch, weil es ein sehr aufwendiger Prozess ist. Das wird ja auch bei Google hauptsächlich über Serverparks gemacht, hier online. Also so einfach ist es nicht. Vielleicht sind deswegen die Firmen da nicht so häufig vertreten, die eben das anbieten. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt keiner, der das macht. Zumindest eine App, die das kostenlos macht. Andere habe ich da jetzt noch nicht angeguckt. Genau. Und natürlich auch Moment. Nee, das wollte ich jetzt, das posaune ich jetzt gar nicht raus. Ich warte jetzt erstmal ab, bis erste Erfahrungsberichte von einem Game-Streaming-Dienst für Shield-Geräte, ja, Nvidia-Shield-Geräte, wenn da erste Erfahrungsberichte vorliegen, dann werde ich das hier gerne sagen, ja, bin mal gespannt, was da rauskommt. Moment. Es gab noch ein kleines Problem mit der letzten Folge. Da war was falsch. Da hat die Wochen sich nicht geladen. Okay, habe ich dann schnell gelöst und es geht wieder. Ja, und eine Sache war vielleicht noch, dass man jetzt die Passwörter rausgeben soll. Ja, da arbeitet wohl jemand an einer Gesetzesvorlage, dass man Passwörter rausgeben muss. Ja, eure Passwörter von WhatsApp, Gmail und so weiter sollen die Firmen sollen die Passwörter rausgeben, ja, für die Ermittlungsbehörden. Einfach so. Ich glaube nicht, dass das durchkommt, deswegen bin ich da noch ein bisschen beruhigt. Also das dürfte verfassungswidrig sein, das würde gestoppt werden. Wenn die wirklich so blöd sind und das zur Abstimmung bringen, und das noch blöder sind und das Teil und das dann sogar da zustimmen, dann wird es nicht lange Bestand haben. Das Verfassungsgericht wird es kassieren. Das ist eine eklatanter Verstoß in die Privatsphäre. Genauso gut könnte der nette Polizist von nebenan auch ungefragt jederzeit in die Wohnung reinkommen dürfen, um mal zu kontrollieren, ob du am Fernsehen die richtige Paar Schuhe anhast oder die Schuhe nicht aus China kommen. Ne? So, du scheiß chinesischer Spion. Ne? Also es ist wirklich lächerlich, muss man sagen, diese Gesetzesvorlage. Und solange das nicht bei einer Abstimmung tatsächlich eine Mehrheit bekommt, denke ich, braucht man da nicht besonders beunruhigt zu sein. Manchmal sind das ja auch Nebelkerzen. Ne? Man verlangt das Unmögliche und gibt sich dann zufrieden mit dem, was man kriegen kann. Und dann kriegt man mehr, als wenn man das, was man eigentlich wollte, gleich gesagt hätte. Ne? Das ist wie bei Scotty bei Star Trek. Ne? Scotty, das Ding muss in... das Schiff muss fertig sein. Man kann es schaffen, ja? Das Schiff zu reparieren. Ja, in 10 Stunden. Okay, ich gebe dir 5 Stunden. Ja, und fertig ist er dann in 4 Stunden. Hat genau gewusst, dass es 4 Stunden, dass er in 4 Stunden fertig ist. Er hat 10 Stunden gesagt. Wenn er gesagt hätte 4 Stunden, hätte er gesagt 2 Stunden, der Captain Kirk. Ja, so ist es. So macht man das, ja. Ja, und so stelle ich mir als manchmal unsere Politik vor. Ne? Was sie wirklich haben wollen, weiß ich nicht. Aber wer wirklich denkt, dass die das jetzt bekommen, mit unserer jetzigen Verfassung, freier Zugriff auf die Passwörter, der muss nicht mehr ganz normal sein in seinem Hirn. Ja. Anders, da kann ich mir das nicht vorstellen. Gut. Dann komme ich jetzt zur App der Woche am Schluss. Mein lieber Mann, haben wir jetzt schon wieder überzogen. Und zwar wurde das diesmal Cell to Singularity. Ja. Cell to Singularity, eine Simulation, ja, nix Live-Simulation oder vielleicht doch Live-Simulation, ja, wer weiß, wie man das klassifizieren sollte. Auf jeden Fall, ihr fängt an mit dem Planeten selbst, ja, dann entwickelt sich Einzeller und so weiter und so weiter und im Prinzip ist das so ein Klicker, eine Klicker-App, ja. Ihr drückt da drauf und sammelt damit Sachen und damit könnt ihr wieder andere freischalten. Natürlich auch im Hintergrund, das heißt, auch wenn ihr nichts macht, kriegt ihr Punkte. Es gibt zwei Systeme, einmal Geld und später hinaus, solche Wissenspunkte und später hinaus gibt es auch noch umgekehrt, so ganz ruhig. Also es gibt Entwicklungspunkte und später hinaus gibt es auch noch Wissenspunkte. Das eine ist für wissenschaftliche Erkenntnisse und für die für den Fortgang der Menschheit dann verantwortlich, während die Entwicklungspunkte bis zur Entstehung des Menschen eben genutzt werden kann. Ja? Und dann irgendwann kann man zur Singularität kommen und dann wird alles zurückgesetzt und alles fängt wieder von vorne an, aber man nimmt dann seine Sachen quasi mit, ja, seine Erkenntnisse und fängt quasi wieder von vorne an. Im Prinzip ist das eine Sache, ein Spielprinzip, das schon 100-mal vorhanden ist, also nichts Neues, aber die Präsentation, die Idee von der Entwicklung, die Präsentation von diesem Spiel, die Grafik auch, ist ganz ansprechend. Ja, man hat die Sachen gut gelöst, die Probleme. Es ist noch eine Pre-Release-Version, die ihr da nutzen könnt, oder Early Access heißt es, ja. Und schon in diesem Early Access ist es wirklich sehr, sehr cool, gut gemacht. Momentan ist das Balancing, was das Ausgeben von Geld betrifft, auch recht gut. Also man kann durchaus auch schon gut weiterkommen, ohne dass man Geld ausgibt. Das finde ich sehr gut. Also man hat zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass das ein Rip-Off wäre oder sowas. Und trotzdem hat man eben die Möglichkeit, das alles zu beschleunigen, wenn man eben so solche Diamanten oder Rubine oder was es ist, kauft und dann eben die benutzt, um sich eben schneller fortzuentwickeln. Ja, ganz gut. Lustig. Also man kann sich stattdessen auch Videos angucken, ja, und das, was man kriegt für Videos, ist gar nicht so schlecht. Also doch, da kann man nichts sagen. Und deswegen macht das Spiel auch Spaß. Das macht sogar sehr Spaß. Ja, unglaublich. Ich war überrascht, obwohl ich ja mit Call of Duty und Mario Kart momentan vollends beschäftigt bin, hat mich das Spiel doch dazu gebracht, ein bisschen Zeit abzuzwacken davon, um eben das zu investieren, ja, in dieses Cell to Singularity. Und deswegen war das für mich ganz klar die App der Woche, diesmal Cells to Singularity, ja, die quasi Evolutions-App im Play Store kostenlos, Early Access, holt's euch jetzt. Tja, und in dieser besonderen Zeit wünsche ich euch natürlich erstmal frohe Weihnachten. Morgen ist ja schon Heiligabend, möglicherweise hört ihr sogar, oder vielleicht erst nach Weihnachten, dann rückwirkend frohe Weihnachten, ja. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Gibt noch keine Zeitmaschine, egal. Und vor Neujahr werden wir auf jeden Fall uns vielleicht, oder Moment, wir werden uns vielleicht mal hören, wenn ihr reinhört. Auf jeden Fall werde ich eine neue Folge noch machen vor Neujahr. Vor Silvester, ich glaube zum 30. Ist dann der Montag. Ja, kommt also dann pünktlich. Und von daher brauche ich euch noch keinen guten Rutsch zu wünschen, es kommt noch. Aber, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt eine frohe, fröhliche, ruhige, besinnliche Weihnacht. Ja, auch, wie schon Arius Wons sich gesagt hat, die Geschenke können ruhig üppig ausfallen. Und wenn sie nicht üppig ausfallen, ist auch egal. Macht euch eine schöne Zeit. Und selbstverständlich, links gibt es ja keine mehr. Ja. Ich habe diesmal wieder ein Bild gemacht. Aber selbstverständlich, ganz wichtig, auch natürlich wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!